Ja, erzähl bitte zuerst, für wen du sprichst und in welcher Beziehung ihr zu den Protesten in der Türkei steht. Ich bin eine Aktivistin der Karakök Autonome. Das ist eine anarchistische Gruppe, die auch Mitglied im FDA ist. Und wir sind deutsch- und türkischsprachig. Das ist so, dass wir uns ursprünglich in der Türkei gegründet haben und erst dann eine Gruppe, eine Sektion Schweiz gegründet haben. Und mittlerweile ist es so, dass keine Organisationsstrukturen unserer Gruppe mehr in der Türkei bestehen, sondern die früheren Aktivisten und Aktivistinnen sind als Einzelpersonen. Das heißt, unser Schwerpunkt hat sich eigentlich mehr in die Schweiz verlagert. Trotzdem ist es so, dass wir natürlich sehr enge Beziehungen haben mit Anarchistinnen in der Türkei und von uns sind auch immer wieder dort und wir nehmen teil an Aktivitäten dort und sind eigentlich ständig im Austausch mit der Bewegung dort. Letzte Woche war auch jemand von uns in Istanbul und hat das eigentlich aus nächster Nähe miterlebt. Ja, das ist ja sehr spannend. Da werden wir bestimmt auch ganz aktuelle Sachen von euch zu hören bekommen. Erstmal wollten wir sagen, ich meine, die Proteste um den Gezi-Park haben medial riesige Wellen geschlagen. Doch der eigentliche Anlass ist beinahe in Vergessenheit geraten. Was war denn eigentlich der Auslöser für diese Proteste? Ja, also der Auslöser war eine Kundgebung, zu der verschiedene Einzelpersonen und Gruppen aufgerufen hatten. Und zwar ging es um eine Protestaktion gegen Baupläne am sogenannten Gezi Park, ein Parkareal in Istanbul, im Stadtteil Taksim. Und es ist einer der wenigen Orte, die halt noch grün sind, wo es noch Bäume gibt, weil einfach die ganze Stadt vollgepflanzt ist mit Gebäuden und mit neuen Bauprojekten. Ja, es ging halt darum, diese Baupläne kritisch zu reflektieren und den größeren Kontext von Gentrifizierung zu stellen. Es waren also vor allem Leute aus Kreisen von Stadtentwicklungsgruppen, von Ökogruppen, auch von Tierrechtsaktivistinnen und von Anarchistinnen, die damals dazu aufgerufen hatten. Es gab dann eine Aktion dort, es gab eine Kundgebung und der Park wurde besetzt mit Zelten. Es gab verschiedene Diskussionen dort und eigentlich haben die Proteste damit begonnen, dass nachts, eigentlich eher gegen den Morgen, morgens um 5 Uhr war es, ist die Polizei einmarschiert in den Park und hat die Zelte angezündet. Während die Leute drin waren. Ja, also während die Leute schliefen, hat die Polizei die Zelte angezündet. Dann gab es natürlich ein Riesenchaos und ja, die Leute sind aufgewacht und sahen, dass sie die Zelte brennen und dass die Polizei da steht mit Schlagstöcken, auf die Leute einschlägt und sie versucht, vom Platz zu vertreiben. Diese immense Repression hat halt sehr für Aufruhr gesorgt, hat sehr viele Leute erreicht und sehr viele Leute empört. Und das war eigentlich der Hauptauslöser, weshalb sich diese Empörung dann so verbreiten konnte. Und haben sich auch die Inhalte der Proteste eigentlich über dieses Gezi-Park-Thema hinaus ausgeweitet und vielleicht auch warum? Ja, also es war so, dass eben zu Beginn ging es mehr um Stadtentwicklung, Ökologie und das hat sich relativ schnell gewandelt. Und zwar hat das, ja man könnte sagen, es hat damit begonnen, dass diese polizeilichen Repression verschiedene Individuen, Gruppen teilgenommen haben, auch auf den Park gekommen sind, die Proteste unterstützt haben. Damals war es thematisch noch beim selben Thema. Und es kamen dann auch Leute von der BDP, das ist die Partei für Frieden und Demokratie, eine Partei, die auf parlamentarischer Ebene die Interessen der kurdischen Bevölkerung vertritt. Und es gab dann einen Parlamentarier, der sich so vor die Bagger gestellt hat und zwischen Bagger und Bäume und versucht hat, die Bagger daran zu hindern, die Bäume abzureißen. Und es gab dann ein Foto und Aufnahmen davon und die haben sich relativ schnell verbreitet übers Internet und in den Medien. Das hat dann wiederum andere Kreise beängstigt, vor allem kemalistische Kreise, die auf Kriegsfuß stehen mit der pro-kurdischen Bewegung oder auch Parteien. Das war vor allem die CHP, das ist eine Partei, die sich als sozialdemokratisch-kemalistisch versteht, die damals von Mustafa Kemal, dem Gründer der heutigen Türkei, gegründet wurde. Die hatten halt Angst, dass jetzt die BDP diese Proteste für sich vereinnahmt und an Popularität gewinnt, weshalb sie dann auf einmal auch an den Platz einmarschiert sind, aber mit sehr vielen türkischen Nationalfahnen, mit sehr vielen Fotos und Plakaten mit dem Porträt von Atatürk. Also das war eigentlich der erste Moment, an dem das erste Nationalfahnen, Atatürk-Symbolik und so weiter präsent waren in den Protesten. Und ab da hat sich eigentlich der ganze Inhalt verlagert und auf einmal stand diese kemalistische Idee und die Kritik am AKP-Regime im Vordergrund. Der eigentliche Schwerpunkt hat sich dann gewandelt in eine Art Anti-Erdogan-Bewegung. Erdogan ist der Ministerpräsident der AKP, der heutigen Regierungspartei. Ja, viele Menschen begannen halt auf die Straße zu gehen, in verschiedenen Städten, nicht nur in Istanbul, begannen seine Regierung zu kritisieren, forderten seinen Rücktritt und forderten insbesondere eine erneute Stärkung des Kemalismus, weil man muss halt verstehen, dass die AKP die erste Partei ist, die wirklich die Machtstrukturen und die Vorherrschaft der kemalistischen Prinzipien eigentlich begonnen hat zu brechen. Also sie haben beispielsweise das kemalistische Militär an Macht und Einflussnahme behindert. Sie haben Leute inhaftiert vom Militär. Sie haben verschiedene Leute auch aus kemalistischen Kreisen inhaftiert. Und die Inhalte der AKP sind ja eher islamistisch geprägt. Viele Menschen sind auf die Straße, um wieder für kemalistische Ideen zu protestieren. Und mit der Zeit hat sich dann das ja so gewandelt, dass es eigentlich ganz viele Themen gab. Also es war nicht nur der Kemalismus, der im Vordergrund stand, sondern ganz viele Menschen gingen aus ganz unterschiedlichen Gründen auf die Straße. Anarchistinnen gingen auf die Straße von Anfang an, also weil einerseits aus ökologischen Themen, wegen der Stadtentwicklung, aber auch mit anarchistischen Inhalten. Dann gab es Leute, die beispielsweise, ja, sehr viele junge Leute, die aus der 90er-Generation auf die Straße gingen, weil sie unzufrieden waren mit vielen Verboten, die in den letzten Jahren gekommen sind, beispielsweise einem Alkoholverbot, und sie forderten mehr Freiheiten für junge Leute, sie forderten mehr, weniger Repression, weniger Verbote. Dann gab es beispielsweise auch sehr viele marxistische Organisationen, die auf der Straße waren mit ihren eigenen Forderungen. Es gab auch antikapitalistische Islamistinnen, die auf die Straße gingen und sich den Protesten anschlossen. Es war nämlich ein sehr breites Spektrum, das nicht dominiert wurde von nur einer Ideologie oder nur einer Partei. Aber gegen außen war es halt, sind es halt vor allem diese Nationalflaggen und diese Forderungen nach Kemalismus und Laizismus, die aufgrund ihrer sehr präsenten Symbolik an die Öffentlichkeit gelangen. Konkret hat sich ja dann scheinbar irgendwie so eine Art Kommune da entwickelt. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, auch zu den Versammlungen, die dort stattgefunden haben? Genau, also es ist so, dass sich die Polizei ungefähr eine Woche nach Beginn der Proteste zurückgezogen hat, weil sie gesehen hat, dass durch ihre Präsenz und Repression die Stimmung immer weiter aufgeheizt wird. Und dann war das wahrscheinlich eine strategische Überlegung und ja, sie haben sich dann im Hintergrund gehalten, was dann neue Möglichkeiten eröffnet hat, den Protest. Und man hat begonnen, dieses ganze Parkareal, aber auch ganz viele andere Areale, Grünflächen in der Stadt zu besetzen und dort sogenannte Kommunen aufzubauen. Also es waren vor allem auf dem Gezi-Park die Taksim-Kommune, die sehr an Bekanntheit erlangt hat, die sehr aktiv war. Und konkret, dass diese Grünfläche kollektiv benutzt wurde. Also man hat dort Zelte aufgestellt, Infostände, Konzerte durchgeführt, Veranstaltungen, Filmvorführungen, alles Mögliche, Volksküchen. Und hat dann jeden Abend Versammlungen abgehalten, an denen jeder teilnehmen konnte. Also wirklich Menschen jeden Alters, jeder Ideologie, jeder Farbe, egal. Und an diesen Versammlungen wurde jeweils Replik gehalten über die Ereignisse des Tages, es wurden Erfahrungen ausgetauscht, es wurden auch Analysen gemacht, beispielsweise über die aktuelle Strategie der Polizei oder der Regierung. Es wurden Infos ausgetauscht über andere Regionen oder andere Teile der Stadt. Und es wurden auch Ideen gesammelt für künftige Aktivitäten und Aktionsformen. Ja, das waren eigentlich wirklich so ganz basisdemokratische Versammlungen, die offen für alle waren und die kein zentrales Komitee hatten, die nicht hierarchisch funktionierten und die nicht dominiert wurden durch eine Person, eine Partei oder eine Organisation. Habt ihr vielleicht eine Einschätzung, wie viele Leute da versammelt waren, wie viele Leute da hingekommen sind? In Taksim-Kommune geht man davon aus, dass während des ganzen Bestehens ungefähr 2 Millionen Menschen die Kommune besucht haben. Es sind Leute von weit her gekommen, also es gab wirklich so von verschiedenen Städten in der ganzen Türkei gab es ja überall so Wegweiser in verschiedenen Städten, die mit Wegweisen in Richtung Taksim zeigten, die beschriftet waren mit Taksimer Kommune. Und es kamen auch viele Menschen aus anderen Ländern. Es kamen beispielsweise auch Schauspieler, es kamen Fußballspieler, es kam eigentlich wirklich die ganze Öffentlichkeit. Auch Familien mit kleinen Kindern, Rentnerinnen. Es war wirklich eine enorm breite Abstützung vorhanden. Und alle Menschen, die gekommen sind, haben die Kommune wiederum selber unterstützt. Also es gab sehr viele, die beispielsweise Essen mitgebracht haben, Lebensmittel, Tränke oder die Filme mitgebracht haben, damit man sie zeigen kann. Und die Kommune hat wirklich von der Unterstützung von von jedem Einzelnen dort gelebt. Und es gab auch kein Geld dort. Beispielsweise wurde das ganze Essen gratis verteilt, die Getränke wurden gratis verteilt. Es lebte eigentlich alles von der Unterstützung und von der Solidarität jedes Einzelnen. Ja, als Radioprojekt interessieren uns natürlich auch Radioaspekte. Wir hatten da gelesen, dass es ein Gezi-Radio gab, gibt, das über die Proteste berichtet. Wisst ihr was davon? Genau, also das Gezi-Radio war ein Internetradio. Es gab übrigens auch ein Internet-TV, das von den Protesten aus ausgestrahlt wurde. Und dieses Radioprojekt wurde gegründet von der Plattform, verstand sich ebenfalls als basisdemokratisch. Das heißt, alle konnten teilnehmen, konnten erzählen von ihren Erfahrungen, konnten Interviews machen, Reportagen, Ereignisse erzählen. Man muss aber sagen, dass das Radio nicht eine so große Funktion hat, weil halt die meisten Menschen auf der Straße waren und nicht zu Hause Radio hörten. Und die eigentlichen Versammlungen und die Pläne in den Parks hatten eigentlich mehr Funktion für einen Austausch untereinander. Wie steht es um die Kommune jetzt? Wurde die geräumt? Die Taksim-Kommune gibt es nicht in dieser Form, aber es gibt aktuell noch 8 verschiedene Parks in der ganzen Stadt in Istanbul verteilt, die immer noch besetzt sind und die immer noch nach diesem Prinzip funktionieren, wo immer noch Infostände sind, Veranstaltungen, Diskussionen und so weiter und eben auch diese basisdemokratischen Versammlungen stattfinden. Die ganze mediale auch Berichterstattung hat nochmal einen ziemlichen Push bekommen, nach unserem Dafürhalten jedenfalls, als diese Aktionsform Stehender Mann irgendwie entstanden ist. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also der sogenannte Stehende Mann oder Duran Adam war ein Aktivist, der dadurch Aufsehen erregt, dass er auf dem Taksimplatz 8 Stunden lang regungslos verharrt ist. Und dadurch ist er den Leuten aufgefallen, die dann das an die Medien berichtet haben und die Medien sind gekommen und ja, konnten sich nicht erklären, weshalb jemand regungslos auf diesem Platz verharrt. Und man muss sagen, dass diese Aktionsform von ihm nach der Räumung des Taksimplatzes begonnen hat. Der Platz wurde leer geräumt, alle Menschen wurden vertrieben und dann kam er auf diesen Platz und verharrte dort stundenlang regungslos, ohne irgendwo hinzuschauen, ohne irgendwas zu sagen. Und viele konnten sich das zuerst nicht so erklären. Und irgendwann hat er dann BBC gegenüber gesagt, die ihn gefragt haben, was er hier mache und wer er ist, dass er Anarchist ist und dass er zivilen Ungehorsam leiste und auf diesem Platz demonstriere. Die Polizei hat dann ein paar Mal versucht, ihn daran zu hindern. Also sie haben versucht, seinen Rucksack abzunehmen, haben seinen Rucksack durchsucht, haben versucht, seine Hose auszuziehen. Aber sehr viel repressiver konnten sie eigentlich nicht vorgehen, weil das eine enorme Empörung hervorgerufen hätte, weil er ja friedlich dort stand und nichts machte. Weshalb sie ihn dann gewähren ließen. Und es hat sich dann sehr schnell entwickelt, dass sich diese Aktionsform verbreitet hat. Und ganz viele Menschen haben sich ihm angeschlossen. Also es gab dann bereits in den nächsten paar Tagen hunderte von Menschen, die neben ihm, hinter ihm, überall um ihn herum auf diesem Platz standen. Genau gleich, also einfach wie eine Statue verharrten auf dem Platz, nirgendwo hinschauten, nichts sagten, sondern einfach durch ihre Anwesenheit still protestierten. Das hat sich dann auch in verschiedene andere Städte übertragen. Und irgendwann nach ein paar Tagen fand er, dass er jetzt nicht mehr gebraucht werde und hat sich zurückgezogen von diesem Platz. Die Aktion geht aber trotzdem noch weiter und es gibt immer noch Hunderte bis Tausende von Menschen, die jeden Tag auf diesem Platz stehen, manche sogar nachts. Das Ganze hat eine sehr paradoxe Wirkung entfaltet, weil nämlich auch Gegner dieser stehenden Menschen gekommen sind, die nun ihrerseits auf dem Platz stehen. Das sind vor allem Menschen aus AKP-Kreisen, AKP-Anhänger. Die stehen nun gegenüber von diesen ursprünglich stehenden Menschen und protestieren gegen diese auf ebenso die gleiche Art. Und seit der letzten Woche sind sogar Polizisten gekommen und auch die protestieren still gegen beide Seiten. Und die haben so Stühle aufgestellt gegenüber den ursprünglich stehenden Menschen und sitzen auf diesen Stühlen den ganzen Tag und lesen komischerweise russische Literatur. Die machen nichts anderes, den ganzen Tag außen dort zu sitzen und zu lesen. Und es gibt nun also 3 Parteien, die auf diesem Platz sind und die nicht miteinander kommunizieren, nichts sagen, nichts tun, sondern einfach regungslos dort stehen. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Gut, ein bisschen hast du schon eingeschnitten, inwieweit die Proteste schon auch anarchistische Elemente enthalten. Uns würde schon auch interessieren, inwiefern auch Anarchistinnen aktiv und strukturell auch an den Protesten beteiligt waren. Ja, also Zu Beginn natürlich waren auch viele Anarchistinnen an der Kundgebung, an der ursprünglichen Kundgebung beteiligt, weil sie auch zu dieser Aktion am Gezi Park aufgerufen hatten. Es ist natürlich so, dass wenn man die ganze linke Bewegung anschaut, dann machen die Anarchistinnen nicht die Mehrzahl aus, was relativ schnell dazu geführt hat, dass die Inhalte eigentlich andere Richtungen genommen haben und dass anarchistische Inhalte nicht mehr so präsent waren. Trotzdem war es so, dass Anarchistinnen weiterhin über die ganze Zeit aktiv waren in der Bewegung. Es waren ja vielleicht ungefähr 500 Personen, die als Anarchistinnen aktiv waren. Dann gab es aber noch ganz viele Menschen, die das Wort Anarchismus oder anarchistisch brauchen, die aber nicht anarchistischen Strukturen sind. Also es gibt beispielsweise, gab es Jugendliche, die Medien gegenüber sagten, ich bin Anarchist, oder es gab Leute, die A-Symbole irgendwo hinsprechen, oder auch Leute innerhalb der CRP sogar, die fanden, ah ja, wir sympathisieren mit dem Anarchismus. Also das reine Sympathisantenmilieu war wahrscheinlich so um die 1000 Menschen innerhalb dieser Proteste. Und organisiert waren eigentlich wenige Anarchistinnen. Es gab vor allem Menschen, die als Einzelpersonen an den Protesten teilnahmen, die auf den Barrikaden waren, die teilweise auch Infostände machten. Also es gab in diesen Parks 3 Infostände von Anarchistinnen und viele waren halt aber nicht organisiert in Strukturen. Eine Struktur, die vor allem organisiert war, das war die DAF, die sogenannte Revolutionäre Anarchistische Aktion. Das ist eine anarchistische Organisation in Istanbul, die plattformistisch organisiert ist, und sie waren eigentlich sehr präsent auch als Organisation, haben die ganze Zeit Fahnen mitgebracht, hatten während der ganzen Zeit einen Infostand mit Broschüren, Büchern und so weiter. Teilweise verteilten Anarchistinnen auch Flyer. Was man auch sagen muss, dass es in Ankara auch Proteste gab, das ist die Hauptstadt, und dort waren die Anarchistinnen eigentlich präsenter. Also überhaupt war dort die ganzen Proteste waren radikaler als in Istanbul. Es gab mehr Auseinandersetzungen mit der Polizei und es gab auch 3 bis 4 anarchistische Organisationen, die dort präsent waren, und insgesamt noch einmal etwa 350 Personen. Gibt es eine Legitimierungskrise der traditionellen Linken in der Türkei? Und falls ja, warum? Also die Frage hat damit zu tun, dass sich eben dort so eine Protestform auch jetzt etablieren, die ja scheinbar ziemlich neuartig sind, auch für türkische Verhältnisse. Was meinst du konkret mit Legitimierungskrise? Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Dass sozusagen Leute nicht mehr zu den traditionellen marxistischen Gruppen gehen, die dann die großen Demonstrationen organisieren, sondern eben selbstständig an solchen Protesten teilnehmen und sich sozusagen nicht mehr repräsentieren lassen durch beispielsweise große marxistische Parteien. Ja, also ich weiß nicht, ob man von einer Legitimierungskrise sprechen könnte, aber man kann definitiv davon sprechen, dass ein Wandel in den Köpfen der Menschen stattgefunden hat. Was halt früher bei solchen Protesten immer war, dass die Proteste immer dominiert wurden von Organisationen. Halt in dieser Form von Protesten waren es vor allem marxistische Organisationen. Und dann gab es einfach Zentralkomitees, die entschieden haben über die Strategie, die organisiert haben, und ganz, ganz viele Anhänger, die ja das gemacht haben, was sozusagen die oberen Strukturen sagen. Und dieses Mal war es wirklich das erste Mal so in der Geschichte der Türkei, dass das nicht so war, sondern es war keine einzige Organisation im Vordergrund, keine Partei. Es gab ganz viele verschiedene Ideen, die zusammenkamen. Und es sieht tatsächlich so aus, dass ganz viele Menschen das Bedürfnis hatten, nicht mehr repräsentiert zu werden von irgendeiner Ideologie oder von einer Organisation, sondern aufgrund ihrer eigenen Erfahrung oder wegen ihren eigenen Forderungen auf die Straße gegangen sind. Worin man das auch sieht, ist, dass es ganz viele individualistische Aktionen gab. Also beispielsweise diese Aktion mit dem stehenden Mann. Aber es gab auch ganz viele ähnliche Aktionen, die von Einzelpersonen ausgingen. Und das wäre früher eigentlich nicht denkbar gewesen, weil die Aktionen immer von sehr starken organisatorischen Strukturen geplant und organisiert wurden. Und dieses Mal waren es ganz viele kleine Aktionen und kleine Aktionsformen, die von Einzelpersonen ausgingen, die bewegten und auch sehr viel Nachahmerinnen fanden. Es gab beispielsweise letzte Woche auch eine junge Frau in Taksim, die sich auf dem Taksimplatz ausgezogen hat, bis auf den Bikini. und somit gegen das Bild der Frau in der Gesellschaft protestiert hat. Und das hat für sehr viel Furore gesorgt, weil es halt auch eine islamistisch geprägte Kultur ist und weil zum Teil auch Übergriffe auf Frauen auf diesem Platz stattfinden. Und sie hat dann rumgetanzt und hat Parolen gerufen und gesagt, dass sich alle daran gewöhnen sollen, dass Frauen nun auch so herumlaufen können, wie sie möchten und so weiter. Und es gab dann beispielsweise sogar einen Konflikt, weil eine ältere Frau mit Kopftuch die junge Frau angegriffen hat, weil sie fand, dass das gehöre sich nicht. Und dann haben wiederum viele Personen die junge Frau verteidigt. Und dies nur ein Beispiel für so eine Aktionsform, die von einem Individuum ausging. Das gab es wirklich sehr viel. Und insofern kann man, denke ich, wirklich von einer neuen, ja, von einem Umdenken und einer neuen Strömung sprechen, die vor allem in jüngeren Generationen anzutreffen ist. Okay, dann vielleicht, um zu einem Schluss zu kommen mit dem Interview, habt ihr eine Idee, wie das hier weitergehen könnte mit den Protesten? Was ist die Perspektive? Was können wir vielleicht noch erwarten? Ja, es ist schwierig, Vermutungen anzustellen, aber was man sicher sagen kann, ist, dass die Proteste einen Wandel bewirken werden. In welcher Form dieser sein wird, ist schwierig zu vermuten, aber was man sieht, ist, dass die Menschen sich abkehren von Organisationsstrukturen, mehr aus Eigeninitiative machen. Was auch ganz sicher ist, ist, dass die Hemmschwelle gesunken ist, dass die Menschen auf die Straße gehen und für ihre Rechte, für ihre Forderungen einstehen, dass sie keine Angst mehr haben, dass sie, wenn es sein muss, auch sich Gefechte mit Polizei liefern und das durch alle Altersgruppen hindurch, durch alle Ethnien hindurch. Das bietet eigentlich sehr viel Potenzial auch für spätere, ja, Ideen oder für spätere Proteste. Was sein kann, ist, dass diese ganze Bewegung in Richtung Kemalismus gezogen wird, noch viel stärker. Also was man beispielsweise gemerkt hat während dieser Zeit, ist, dass die Kritik oder die Angriffe auf kurdische Menschen leider verstärkt wurden. Also dass halt einfach diese omnipräsente nationale Symbolik die Leute geprägt hat und mehr vereint hat in puncto Nationalstaat und mit der Idee eines Nationalstaats. Es kann sein, dass die Leute diese Forderungen so weit tragen werden, dass sie tatsächlich einen Rücktritt der Regierung bewirken werden, was aber einfach dazu führen würde, dass dann die Regierungspartei durch eine andere ausgetauscht wird. Ja, was natürlich schade wäre, weil es aus unserer Sicht nichts ändern würde am bestehenden System. Was auch möglich ist, ist, dass halt als Tendenz diese Eigeninitiativen und diese basisdemokratischen und nicht hierarchischen Strukturen, die gemacht wurden, das war auch eine gewisse Erfahrung, das war ein Ausprobieren für viele Menschen. Viele Menschen sind zum allerersten Mal in ihrem Leben mit solchen Strukturen in Kontakt gekommen, haben die Erfahrung gemacht, wie es sein kann, wenn man sich basisdemokratisch organisiert, wenn man sich nicht hierarchisch organisiert. Und auch das ist gut möglich, dass diese Art der Organisationsstrukturen die Menschen prägt, dass dadurch vielleicht neue Ideen entstehen oder sogar neue Organisationsformen entstehen, neue Strukturen entstehen. Das wäre genauso gut möglich. Wunderbar. Vielen Dank für das Interview. Gern geschehen. Und natürlich alles Gute auch für die Genossinnen in der Türkei. Danke für die Möglichkeit, im Radio darüber zu erzählen.